Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kapitelbesprechung, nämlich des Kapitels 868 hier bei Bing Stammtisch. Mit von der Partie ist natürlich wie immer wieder der Kevin. Hi. Hallo. Vielleicht noch kurzer Hinweis, bevor wir mit dem Kapitel anfangen. Wir sind jetzt über alle gängigen Podcast-Apps empfangbar und bei iTunes. Das heißt, wenn ihr nicht mehr über YouTube irgendwie diese komplizierten Videos mit dem bescheuerten Thumbnail sehen wollt, dann könnt ihr es jetzt auch einfach im Handy runterladen. Jo. Vielleicht einfacher und schneller. Wir besprechen heute Kapitel 868 KX, Raketenwerfer. Okay, das ist ein sehr kreativer Name, würde ich mal sagen. Aber bevor wir zu der eigentlichen Handlung kommen, vielleicht kurz noch den Abschluss der Cover-Story. Wir sehen nämlich nochmal Cavendish mit Suleiman auf seinem Schiff und er wird von zwei anderen Piratenbanden verfolgt, die ihn anscheinend verehren. Es legt die Vermutung nahe, dass es Frauen aus seinem Heimatland sind. Ja, die jetzt auch zur See fahren. Ja. Oder zumindest irgendwelche Frauen, die auf ihn aufmerksam geworden sind. Können ja auch Kerle sein, also wir wollen ja niemanden diskriminieren hier. Ja, vor allen Dingen im Kolosseum hat man ja auch gesehen, dass die Typen ihn auch toll fanden, sagen wir mal so. Also ich kann mir auch vorstellen, dass bei den Piraten dann auch Typen dabei sind. Und ich meine, wenn die ihm in die neue Welt folgen, dann muss der schon ein bisschen was drauf. Also müssen die ja auch ein bisschen was drauf haben. Stimmt, oder die sind da irgendwie nur durch Glück. Oder wie Bartolomeo. Sie leben schon in der neuen Welt. Kann ja auch sein. Ja, also das kann natürlich auch sein. Deren Insel ist eigentlich nur ein Kilometer weiter links. So. Und ja. Dann haben sie Cavendish vorbeifahren sehen und dann alle schnell los. Ja, kann auch sein. Also finde ich eine ganz witzige Idee. Was das jetzt groß für einen Einfluss auf die Handlung haben wird, vermutlich nichts. Wo hast du gelesen, dass das der Abschluss dieser Cover-Story von Cavendish ist? Das wurde, glaube ich, mal im Reddit erwähnt, das ist aber nicht belegt. Es fühlt sich aber so ein bisschen an wie ein Abschluss, oder? Also, okay. So viel mehr. Willst du noch einen fünften Teil? Was willst du noch von der Story ich haben? Ich habe eigentlich schon erwartet, dass wir jetzt schon irgendwie jemand Neues sehen. Ja. Jetzt haben wir auch langsam kapiert, dass Cavendish beliebt ist. Mhm. Na gut, du musst das jetzt nicht auf noch einer Seite sehen. Ja, irgendwie, ja. Cavendish ist zwar ein cooler Charakter, aber die Cover-Story ist jetzt irgendwie sehr, sehr langgezogen und sehr nichtssagend. Naja. Gut. Zur eigentlichen Handlung des Kapitels. Wir sehen, wie Big Mom immer noch in ihrem Schrei drin ist und noch einmal kurz in ihr Flashback zurückbekommt oder reinkommt. Ja, und wir haben jetzt, wie wir eigentlich schon vermutet haben, bestätigt gesehen, zu 99%, dass sie Carmel und Co. aufgegessen hat. Ja. Ja. Interessanterweise haben das waren zwei Beobachter anwesend. Das ist zum einen ein Riese, der damit mit dieser Nachricht nach Elban gefahren ist und das da verkündet hat, was dazu geführt hat, dass Elban weiterhin beziehungsweise noch mehr Hass gegen Big Mom aufgeflammt ist. Und der andere, der es beobachtet hat, ist Streusen, den wir schon kennen, nämlich als Chefkoch vorgestellt. Der beschließt, dass Big Mom und ihre Kraft eine gute Möglichkeit wäre, etwas Macht und Einfluss zu erlangen. Ja, und wir erfahren auch, dass Streusen eine Teufelsfrucht hat, nämlich die Kukukukunomie, die Fähigkeit, sämtliche Gegenstände in Essen zu verwandeln. Und das, dann ist es wahrscheinlich auch naheliegend, wie du letzte Woche schon gesagt hast, dass diese Insel, auf der sie sich gerade befinden, dass das Whole Cake Island ist und Streusen praktisch diese ganze Insel halt einfach zu einem gigantischen Kuchen und was weiß ich nicht, was alles zu essen gemacht hat. Ja, und die Flüsse aus Saft und das Meer war ja auch aus verschiedenen Arten von Saft oder von Gelee oder so. Ja. Also er scheint ja schon eine sehr überzeugende und einflussreiche Rolle zu haben. Ist natürlich auch ein bisschen manipulativ, muss man schon sagen. Ja, der sieht auch schon so hinterhältig schmierig aus, so Er hat als junger Typ. er hat allein nichts auf die Reihe bekommen, hat aber gemerkt, oh, das mit meiner Teufelskraft passt ja ganz gut. Naja, nutze mir das mal aus und züchten, oder ich züchte mir einfach die stärkste Piratin der Welt heran. Wir erfahren auch noch, dass Big Mom als Kind schon ein Kopfgeld von 50 Millionen Berry hatte. Mhm. Daran Stimmt. Kann man vielleicht schon irgendwie absehen, in welche Höhe das schon geschossen sein muss mittlerweile. Ja. Also Katakuri stellt sie wahrscheinlich locker in den Schatten. Wenn sie halt einer der vier Kaiser ist, dann würde ich schon davon ausgehen, dass sie so mindestens 3 Milliarden hat irgendwie. Kann ich mir vorstellen. Ja, weiß ich nicht, ob ich so hoch gehen würde. Ich glaube tatsächlich, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt da nicht mehr so viel passiert. Man erkennt ja 2 Steckbriefe, wenn man genau hinschaut. Und der andere hat ja 500 Millionen. Also der eine ist 50, der andere 500 Millionen. Das ist schon, ja, also je nachdem, wie alt sie da ist, das sieht man ja nicht genau beim linken Steckbrief. Teenager-Alter, würde ich jetzt sagen. Ja, also ist schon mehr als Ruffy. Ja. Und relativ früh scheint sie auch schon ihre Prometheus und Zeus dabei zu haben, nur Napoleon fehlt noch. Ja, das stimmt. Ja, daraus resultiert dann, dass sie wohl schon im Teenageralter die Kontrolle über die Insel übernommen hat und seitdem dort ihre Hauptresidenz hat. Was ich mich frage, ist Streusen ein Vater eines der Kinder oder? Weiß ich nicht. Also es müsste ja dann einer der ersten sein. So, ich könnte mir bei ihm ganz gut vorstellen, dass vielleicht vom Perespero oder so, vom Look her passt das schon so ein bisschen, könnte man sagen. Aber die Frage ist natürlich, wie das anatomisch funktioniert. Ja. Also Streusen ist ja jetzt nicht gerade der Größte. Also. Ich würde mir eher, glaube ich, Sorgen machen, wenn es andersrum wäre, wenn der Mann. Ja, okay. Also. So rum ist es, glaube ich, nicht das Problem. Ich kann mir aber bei ihm auch gut vorstellen, da er ja weiß, was Big Mom gemacht hat, dass er eher zurückhaltend ist, was das angeht und vielleicht eher der Lenker und Denker im Hintergrund ist. Ja. Und wir sehen, was wir letztes Mal schon vermutet haben, offensichtlich hat es geklappt. Big Mom hat Mutter Karamell gegessen und sie hat die Teufelskraft bekommen. Wie es genau funktioniert hat, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das reine Essen einer Person wirklich die Teufelsfrucht überleiten lässt, weil wenn das rauskommen würde, würden wahrscheinlich die Hälfte der Riesen auf der Welt auf Jagd gehen und Teufelskraftnutzer essen. Ich glaube auch, so wie du das letztes Mal meintest, dass dadurch, dass Karamell dann gestorben ist, dass dann die nächste Frucht irgendwie da die Kraft der Teufelsfrucht aufgenommen hat und dass Big Mom die dann einfach zwischendurch gegessen hat. Es gibt auch die Theorie, dass jede Teufelsfrucht nach dem Tod des Nutzers in ein neues Behältnis gehen muss. Also die ist halt, vor allem wird die bei der, ja, wenn man über Blackbeard und seine in die Erdbebenfrucht spricht, öfter mal angewandt. Ist halt die Frage, was wirklich als Behältnis zählt, weil, wie gesagt, wenn jetzt jeder Riese einfach nur Teufelskraftnutzer essen könnte, das fände ich irgendwie ein bisschen bescheuert. Ich glaube tatsächlich, dass bei Big Mom so eine Sonderform vorliegt, weil sie eben die Seelenfrucht gegessen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass die Seele des vorigen Nutzers nie so ganz verloren geht. Und da ich glaube, dass Teufelsfrucht und Seele sowieso irgendwie verknüpft sind, glaube ich halt einfach, dass es nur bei dieser Seelenfrucht eben auf diese Art und Weise die Übertragung geklappt hat. Vielleicht, weil Mutter Karamell kurz vor ihrem Tod ihre Seele freigelassen hat und dadurch auch ihre Teufelskraft so direkt weitergeben konnte an sie, um nicht ganz zu sterben. Sowas vielleicht. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, irgend so eine Sonderregelung. Auf jeden Fall kommen wir dann zurück auf die Big Mom in der Neuzeit und wir sehen, was mit den Raketen passiert. Nämlich Überraschung, Überraschung. Nichts. Alle drei werden einfach komplett zerstört. Durch ihren Schrei. Genau. Durch den Druck und die, ja, Druck wahrscheinlich des Schreis, oder? Ja, durch die Schallwelle. Ja. Und was noch kaputt geht, ist der Fluchtspiegel. Oh ja. Das ist auch ist nämlich viel wichtiger. Eine sehr lustige Szene. Ja. Caesar, ich meine Gastino. Er ist Caesar. Der ist noch gar nicht da. Nein, Gastino natürlich. Versucht zu helfen, versucht seinen Plan perfekt auszuführen und der Spiegel berstet. Die gucken ist jetzt so geil. Auch keine große Überraschung. Hat man jetzt auch schon öfter die gelesen, dass sowas passieren könnte. Ja. Ich mag das Bild, wie Caesar Clown mit dem Spiegel in der Hand da rumschwebt und Badge steht direkt davor und nur mit aufgerissenem Mund und gucken sie sich nur an. Oh, scheiße. Ja, da musste man drauf achten. Das haben wir öfter in dem Kapitel. Also wir haben Badge schockiert. Kommt öfter vor. Noch ein kleines Detail, was ich beim ersten Lesen übersehen habe, ist, dass Katakuri mit seiner Moshi-Frucht anscheinend so kleine Kugeln erschafft, die sich die anderen dann in die Ohren stecken. Ja, und dadurch... Stimmt, das sehe ich ja jetzt auch erst. Ich dachte erst, das wäre, weil er ja diese Gelee-Bohnen so schnipsen konnte, ich dachte, das wäre dann, dass er so einen Ball da geschnipst hat, aber das sind Ohrenstöpsel, das sehe ich jetzt auch erst. Genau. Auf der vorletzten Seite des Kapitels sehen wir nämlich dann, wie alle relativ unbeeindruckt vom Big Mom-Schrei auf die flüchtende Firetank-Strohhut-Allianz zustapfen. Auch Smoothie ist mal nicht komplett sinnlos und läuft wenigstens. Das ist schon mal ein Fortschritt zum und letzten Mal. Zieht schon mal ihr Schwert. Genau. Ja. Naja. Und dann eigentlich doch die coolste Seite, muss ich sagen, das Ende. Nämlich Batch zeigt seine nochmal eine weitere Funktion seiner Festungsfrucht, nämlich indem er sich selbst in eine gigantische Festung verwandelt, die auch verdammt geil aussieht. Am besten finde ich den Schornstein, der die Zigarre ist, der im Mund klebt. Das ist super. Mich erinnert dieses Golem-Aussehen an irgendwas, aber ich komme nicht drauf, woran. Also ein bisschen ist natürlich Pika, so vom Style, weil der hat ja auch diese den Palast und so und hat natürlich Stein transformiert, aber irgendworan erinnert mich dieses Gesicht an irgend so ein Golem aus irgendeiner Kinderserie oder so. Okay, weiß ich jetzt auch nicht. Erinnert es jetzt spontan an nichts. Ich finde auch geil, dass der Golem Bart hat. Das ist auch schön. Ja, ich finde alles daran cool. Der sieht auch echt cool aus, muss man sagen. Ja, er ist quasi wirklich, also ist das schon das Erwachen der Teufelsfrucht? Das müsste ja, damit würde ich, weiß ich nicht. Ich glaube, sonst hätte Batch auch noch seine Umgebung irgendwie mit einbeziehen können, aber das ist ja jetzt praktisch nur er selbst, glaube ich. Ja, aber er ist so groß wie ein Riese. Ja, okay. Das ist schwer, weil wir noch nicht so viel wirklich über das Erwachen gesehen haben. Wir haben nur gesehen, wie Don Quixote Flamingo die Stadt um sich herum in Fäden hat verwandeln lassen. Ja. In das welcher Form sich das Erwachen bei den unterschiedlichen Teufelsfrüchten unterscheidet, dafür, das kann man einfach noch nicht sagen. Ja. Es ist möglich, aber halt auch nicht. Mhm. Aber ich finde auch Optik auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich finde auch cool, im Englischen heißt diese Fähigkeit großer Vater, also auf Deutsch großer Vater. Das hat mich erst so ein bisschen... mir war nicht bewusst, dass Batch jetzt an Deutsche angelehnt war. So, ich hatte eher so Mafia Italien so den Eindruck. Deswegen habe ich das ein bisschen verwundert, weil wenn du im Englischen da liest, großer Vater, erstmal so alle so, hä, was heißt das? Was heißt denn nochmal groß auf Italienisch? Grande Paciano, also Grande, oder? Ist Grande nicht Spanisch? Aber Grande Paciano heißt, glaube ich, irgendwas Großes, irgendwas auch. Man weiß es nicht. Nee, auf jeden Fall ist es halt Deutsch. Und lustig, denn im deutschen Kapitel steht da Big Father. Ja, weil es sonst wahrscheinlich nicht aufgefallen wäre, denke ich mal. Ich bin so ein bisschen, um vielleicht schon mal so ein kleines Fazit zu ziehen, im Prinzip ist nichts Unerwartetes passiert. Also, dass die Raketen keinen Erfolg haben, war klar. Dass der Spiegel kaputt geht. Dass der Spiegel kaputt geht, dass Big Moms Crew jetzt ewig am Boden rumliegt und sich die Ohren hält. war auch klar, dass irgendwie die Seelenfrucht übergegangen ist und sie tatsächlich schon auf Whole Cake Island war, war auch irgendwie abzusehen. Also es wurde viel weitergeführt, aber so ganz weiß ich nach 868 jetzt immer noch nicht. Oder ich bin ratloser als je zuvor, was den weiteren Verlauf des Arcs angeht. Ich auch. Ich bin mittlerweile wirklich, ich habe glaube ich letzte Woche schon mal angeschnitten, ich glaube nicht, dass wir Big Mom in diesem Arc besiegen werden. Bin ich So auch viel eigentlich sehr sicher, dass das nicht passieren wird. Riesenanspielungen, wie wir haben, ist meine ganz grobe Vorstellung aktuell. Wir segeln nach Wano, wo Kaido nicht anwesend ist. Dort wird Wano befreit vom Shogun. Wir segeln nach Elban und Big Mom und Elban werden in einen Krieg kommen und dann wird Big Mom fallen. Das ist so mein Tipp. Ja, klingt auf Ja. jeden Fall plausibel. Es wurde ja auch hier gesagt, nachdem die Big Mom Piratenbande da auf die zugeht, da, ich weiß gar nicht, wer das sagt, wahrscheinlich Batch, auf keinen Fall können wir diesen Kampf gewinnen. Ja, Also das ist ja ist. praktisch schon die Bestätigung, okay, wir sollten hier wirklich nicht kämpfen. Das Ja. wird nichts. Ja. Die Frage ist, wie kommt man weg? Was bringt dieses Riesenschloss, um zu flüchten? Gute Frage. Vielleicht ist er auch super schnell. Wir haben ja schon gesehen, er kann sich ja auch in so einen Panzer verwandeln, mit so Ketten unten dran. Das hat er ja auf Zo eingesetzt, als er von Nekomamushi geflohen ist. Ist halt die Frage, ob der das als diese Riesenfestung auch machen kann. Ja, und die Ich Frage finde ist halt auch noch, inwiefern hält er in dieser Festungsform Angriffen von von der Big Mom Piratenbande stand, von allen, die da anwesend sind? ja. Also ich meine, wenn die Kinder darauf ballern muss, das attackieren, muss das ja schon irgendwie eine Auswirkung haben. Aber wenn dann Big Mom irgendwie vielleicht wieder zu Bewusstsein kommt und zuschlägt, dann sehe ich da irgendwie kein Land für den Golem. Ja, ich weiß nicht, ich glaube tatsächlich, Big Mom ist erst, können wir erstmal aus der Gleichung rausnehmen. Ich denke nicht, dass sie in den nächsten. Ich glaube nicht, dass sie, solange die Strohhüte noch tatsächlich eine kontrollierbare Kampfkraft darstellt. Ich glaube, die Hälfte von Big Moms Crew wird sich erstmal darum kümmern, Big Mom wieder zu beruhigen. Und die andere Hälfte wird versuchen, die Strohhüte zu fangen. Und dann, ja, das Gebiet verlassen. Also die Strohhüte werden das Gebiet verlassen. Big Mom wird irgendwie sauer werden, wieso auch immer. Ja, also wie gesagt, mein Tipp ist, Big Elban wird von Big Mom angegriffen. Das wird nämlich auch ganz gut passen, weil das Poneglyph haben wir schon. Nach Whole Cake Island müssen wir also nicht mehr zurück. Ja, und auf diesem, in Elban wird dann Big Mom fallen. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was nächste Woche passiert, weil sowas, wie du schon sagtest, was in diesem Kapitel passiert ist, haben wir so mehr oder weniger schon so abgesehen. Und jetzt, ja, wissen wir wirklich nicht, was passiert. Deswegen habe ich auch Bock auf nächste Woche. Da ist auch keine Pause zum Glück. Das wäre jetzt nämlich richtig, richtig gemein. Ja, vielleicht, also ich gehe mal davon aus, wir bekommen noch mehr Rückblicke. Ich glaube tatsächlich, habe ich es letzte Woche schon gesagt, dass wir Big Moms kompletten Werdegang noch irgendwie als Rückblick bekommen. Also jetzt ist sie im Teenageralter, da fehlen dann immer noch 40 Jahre. Ja, vielleicht die ersten Kinder, die ersten Väter oder so, vielleicht Lola noch mal kurz. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Mal gucken. Ja. So, warst du zufrieden mit dem Kapitel? War auch ein sehr kurzes, 13 Seiten nur. Also es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen und sonderlich überrascht. Dafür war das alles schon irgendwie im Vorfeld klar. Aber ansonsten fand ich natürlich Batch-Festungsform auf jeden Fall das Highlight. Das fand ich cool. Der Rest war halt abzusehen und von daher hat es mich nicht überrascht, aber. Also enttäuscht würde ich jetzt nicht sagen, aber ich nehm's hin, so. Ja, ist bei mir auch so. Ich Ist meine, okay. ist auch verständlich, der Oda oder sein Team insgesamt, die können ja auch nicht jede Woche die krassesten Sachen abliefern. Es sind ein paar coole Szenen dabei. Es muss aber jetzt langsam, wenn der Arc wirklich bald zu Ende sein soll, auch mal so ein bisschen aufgeklärt werden und mal ein bisschen vorangehen. Und ich glaube tatsächlich, dass die Flucht ist, das Letzte ist, was wir auf Whole Cake Island sehen. Wie es dann weitergeht, ob Batch dann auch, Batch muss ja auch mit, Jimbe muss mit. Ja, ob es dann nach Wanukuni geht, vermutlich. Wo sollen sie sonst hin? Na gut, dann wären wir am Ende angelangt. Ist eher eine kurze Besprechung heute. Ja, vielleicht dann nächste Woche wieder länger, wenn vielleicht was Großartiges, Diskutables passiert. Ja, John wir Cena werden. taucht auf. Oh ja, und macht ein RKO? Nee, Das was ist eine macht sehr John? Randy Orton. Ich habe keine Ahnung. RKO out of nowhere. Ich habe nur irgendwelche Wrestling-Begriffe, die ich. Naja, egal. Undertaker, bla bla bla. Hier der eine, der tot ist. Wie hieß der? Rey Mysterio? Nein, keine Ahnung. Ich Eddie. hoffe. Eddie Guerrero. Ach stimmt, das. Egal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich möchte Kevin jetzt bitte unterbrechen mit seinem Wrestling-Gerede. Was? Das geht nicht. Das ist, passt nicht. Ja, wir hören uns dann spätestens nächste Woche wieder oder ja, irgendwie im Verlauf der Woche werden wir vielleicht noch ein neues Video machen oder so. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören. Tschüss.